Bundesregierung und Gesundheitsexperten reagieren vorerst recht gelassen auf die Pandemiewarnung der Weltgesundheitsorganisation. In Deutschland sind derzeit über 100 Menschen nachweislich an der sogenannten Schweinegrippe vom Virustyp H1N1 erkrankt, wobei fast die Hälfte der bekannten Fälle die japanische Schule in Düsseldorf betrifft, an der bis gestern Abend 46 Kinder und Eltern erkrankten. Die Testergebnisse von 350 weiteren Proben, die vorsorglich genommen wurden, stehen noch aus. Als Grippeherd wurde ferner das erzbischöfliche Irmgardis-Gymnasium in Köln identifiziert, an dem es bis gestern 8 Fälle gab. An der Schweinegrippe erkrankt ist auch ein 36-jähriger Bundeswehroffizier, der sich mit einer größeren Gruppe von Soldaten vermutlich auf einer Ausbildungsreise in den USA mit dem Virus infiziert hatte, wie die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg mitteilte. Trotz der Warnung der WHO vor einer Grippepandemie bedeutet die vergleichsweise geringe Zahl der bisher in Deutschland an der Schweinegrippe erkrankten Menschen vor dem Hintergrund der getroffenen Vorkehrungen der Gesundheitsbehörden nach den Worten von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt: Die Ausrufung Pandemiestufe 6 wird hier in Deutschland zunächst einmal nichts ändern. Zugleich warnte der Präsident des Berliner Robert-Koch-Instituts, Professor Jörg Hacker, davor, die Schweinegrippe auf die leichte Schulter zu nehmen, nur weil darin in Deutschland bisher niemand gestorben sei. Die Weltgesundheitsorganisation hat das ja auch gesagt, dass die Verläufe moderat sind. Auch in Deutschland hatten wir mehr oder weniger milde Verläufe meistens. Aber wenn die Fallzahlen zunehmen, dann müssen wir auch damit rechnen, dass es auch gelegentlich schwere Verläufe geben kann. In den USA haben wir das auch gesehen, dass es so sein kann. Insofern dürfen wir das Virus nicht unterschätzen. Die große Frage in Deutschland lautet nun, ob bis zum Ausbruch einer zweiten Welle der Schweinegrippe, die für den Beginn des Winters erwartet wird, ein maßgeschneiderter Impfstoff für den H1N1-Virus zur Verfügung steht. Nach den Worten von Gesundheitsministerin Schmidt wollen die zuständigen EU-Minister im Juli über die Produktion entscheiden. Die Weltgesundheitsorganisation hat unterdessen damit begonnen, den Pharmaunternehmen sogenannte Saatviren für die Massenproduktion eines geeigneten Impfstoffs zur Verfügung zu stellen, und Professor Hacker vom Robert-Koch-Institut ist zuversichtlich, damit auch für die mögliche weitere Ausbreitung der Schweinegrippe in Deutschland gerüstet zu sein. Wir gehen davon aus, dass im Herbst ein Impfstoff gegen H1N1 verfügbar sein wird. Das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis hat nach eigenen Angaben bereits einen Impfstoff gegen den H1N1-Virus hergestellt, der dank eines neuartigen Produktionsverfahrens bis zum Herbst marktreif sein könnte. Novartis hatte Ende Mai vom US-Gesundheitsministerium umgerechnet rund 200 Millionen Euro für die rasche Entwicklung des Impfstoffs erhalten.